Sie sind über das Handy gebeugt. Sie werden über das Handy gebeugt sein. Sie werden über das Handy gebeugt gewesen sein.